SWR 2 Krimi. Morgen wird das Thermometer auch wieder über 35 Grad steigen. In der Innenstadt kann es noch heißer werden. Dabei nimmt die schwüle Witterung weiter zu. In der Nacht gibt es kaum nennenswerte Atmung. Die Quecksilbersäule fällt nicht unter 22 Grad. Schwere Zeiten für alle Büros ohne Klimaanlage. Dagegen dürften all jene, die morgen frei haben, sich über unbeschwertes Badevergnügen freuen. Verdammt, Alter. Meer macht eine leichte Brise die Hitze erträglich. Außerdem, es ist Sommer und da ist es eben heiß. Manchmal eben auch bullenheiß. Ich weiß selber, dass es bullenheiß ist, du Quasselstrippe. Siebenundachtzigstes Polizeirevier. Heißer Sonntagmorgen von Ed McBain. Ich sag dir eins, Parker. Eines Tages werden alle gequälten Schreibmaschinen zurückschlagen. Keine Festnahme und trotzdem muss ich einen Bericht schreiben. Sei froh, dass du noch lebst. Da müssen schon ganz andere kommen als so ein Gangster wie Pepe Miranda. Schwein gehabt hast du. Er war friedlich aufgelegt. Immerhin hatte er deinen Revolver und die der anderen auch. Und ihr könnt von Glück sagen, dass er euch nicht alle umgelegt hat. Feige war er. Er weiß, dass er ausgespielt hat. Ich an seiner Stelle hätte alle Bullen in meiner Nähe umgelegt und aus Spaß noch ein paar Passanten dazu. Vielleicht hat ihm ja dein Gesicht gefallen. Dein Anzug kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Du siehst mal wieder aus wie ein Penner. Frankie, was hältst du denn von deinem Kumpel? Was meinst du? Na, Miranda, ihr kommt doch beide aus Puerto... Miranda ist nicht mein Kumpel. Gestern dachte ich, wir hätten ihn im Sack. Zu fünft stürmen wir seine Wohnung und er steht da mit gezogener Pistole, dieser Drecksack. Und wir, wie Anfänger, standen wir da. Hast du heute die Zeitung gelesen? Miranda kommt der Polizei zuvor. So ein Arschloch kommt in die Schlagzeilen. Miranda ist nicht mein Kumpel. Schon gut, reg dich nicht so auf. Wer war die Frau eben? Gomez heißt sie. Und, was wollte die? Ihr Sohn steckt in irgendeiner Patsche. Und sie möchte, dass ich mal mit ihm rede. Für was hält die dich? Für einen Pfaffen? Na ja. Willst du etwa hingehen? Sobald ich hier fertig bin. Vielleicht bist du ja wirklich ein Pfaffe. Vielleicht. Mal sehen, ob ich was rauskriegen kann. Über wen? Na, über wen wohl? Über Miranda natürlich. Der kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Wo würdest du an seiner Stelle hingehen? Nach Russland. Ich glaube, dass er noch hier ist, hier in dieser Gegend. In Riverhead wird er tot sicher nicht mehr sein, nachdem wir ihn dort beinahe geschnappt hätten. Also, wohin? Heim. Heim ins 87. Revier. Und wenn er hier in der Gegend ist, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass die Leute hier wissen, wo er ist. Also wird Andy Parker sich jetzt draußen mal ein bisschen umhören. Arbeitet nicht zu viel. Aber das brauche ich euch ja nicht zu sagen. Andy Parker ist ein Arschloch. Hey, was soll das? Hau ab. Wollen Sie nicht mal endlich Ihren Schuppen hier aufmachen? Was willst du? Versuchst wohl einzubrechen, oder was? Einbrechen? In diesen Laden? Das wäre doch wohl ein bisschen übertrieben. Was gibt hier schon zu holen? Los, ein bisschen Bewegung, hoch mit dem Ding. Das hier ist mein Laden. Und den öffne ich so schnell oder so langsam, wie ich will. Sich regen bringt Segen. Ja, mir wär's lieber, du würdest dich regen. Und zwar dort, wo der Pfeffer wächst. Da kommen wir doch beide her, Alter. Sie haben ja Humor. Hier, wechseln Sie doch mal. Wozu? Für die Musicbox? Für die Musicbox ist es noch zu früh, die Leute schlafen noch. Erstens ist es mir egal, wer noch schläft. Zweitens will ich keine Musik machen, sondern telefonieren. Und drittens und letztens, wenn Sie mir diesen Vierteldollar nicht wechseln, dann werden Sie vielleicht eines Tages hierher kommen und von dem ganzen Laden hier nur noch Trümmer vorfinden. Soll das eine Drohung sein? Aber. Hey, Cooch! Mensch, hierher! Hallo, Sepp. Wo hast du denn so lange gesteckt, Mensch? Ich wollte dich gerade anrufen. Frag mich nicht, Mann. Also, meine Leute werden mir langsam unheimlich, verstehst du? Mein Alter scheint einen Vogel zu haben. Was hat das denn jetzt mit deinem Zu-spät-Kommen zu tun? Ich hab gesagt, um 9:15 und jetzt ist es schon... Er hat einen Brief aus Puerto Rico gekriegt und schon schnappt er über. Kommt her und wohnt bei uns, schreibt er zurück. Bringt alle eure Kinder mit und eure Oma und den Schäferhund. Ihr könnt alle bei uns wohnen und wir sorgen für euch. Also tauchen alle unsere barfüßigen Vettern und Cousinen und Onkel und Tanten auf und pennen bei uns. Und jedes Mal, wenn wieder ein Haufen von denen angekommen ist, dann gibt's eine Party. Was hat das denn alles mit deinem... Gestern Abend war wieder so eine. Bis 4 Uhr morgens hat die gedauert. Ich hab kaum geschlafen und bin immer noch hundemüde. Wo sind denn die anderen? Noch nicht da? Darüber wundere ich mich auch. Ihr denkt wohl alle, wir machen bloß Spaß. Wer? Ich? Naja, du vielleicht nicht, aber die anderen. Ich? Schon gut. Ich hab doch gesagt, du nicht. Aber die anderen Jungs. Bist du bei 6:00 gewesen? Klar, deswegen bin ich ja auch zu spät gekommen. Erst gibst du mir den Auftrag, überall vorbeizugehen und dann... Schon gut. Wo steckt er denn? Muss seiner Alten helfen. Wobei denn? Beim Baby. Hab noch nie ein Kind gesehen, das sich so oft in die Hosen macht wie Sixtos Schwester. Was ist los? Guck doch mal. Da. Das Gesetz kommt. Kann uns doch egal sein. Cooch, geh jetzt die anderen holen. Sag ihnen, dass ich eine ziemliche Wut hab. Ein bisschen Dalli. Que pasa, Maricón? Hallo, Andy. Tasse Kaffee? Nicht schlecht. Heiß heute. Verdammt heiß. Seit wann bedienst du Lumpengesindel, Luis? Was dagegen, dass ich hier meinen Kaffee trinke, Lieutenant? Wär bloß nicht frech. So viele wie Sie aus der Gegend hier schon eingelocht haben, müssen Sie doch mindestens Lieutenant sein. Oder sogar schon Captain. Ich werde dich... Captain Andy Parker. Aber ich glaube, Sie sind immer noch Detective. Detective Andy Parker gilt als einer der ganz harten. Furchtloser Mann. Würde wegen ein paar Cent seine eigene Großmutter einbuchten. Dir würde ich wegen ein paar Cent so in den Arsch treten, dass du von hier bis auf die Straße fliegst. Pepe Miranda hat euch gestern aber ganz schön reingelegt. Der hat euch so blamiert, dass ihr dagestanden seid wie eine Affenherde. Wie viele Bullen hat er in die Falle gelockt? 4? 5? Mann, hat der euch lächerlich gemacht. Die gingen in die Wohnung rein und in 10 Sekunden hat er allen 5 die Pistolen abgenommen und ist verschwunden. Die können von Glück sagen, dass er sie nicht alle umgelegt hat. Großer Held in deinen Augen. Was? Pepe Miranda ist ein verkommenes Arschloch. Bloß weil er ihn nicht erwischt. Mit 17 hat er zum ersten Mal jemand umgelegt. Ihm die Kehle durchgeschnitten. Und so ging's dann weiter. Heroinhandel, noch ein paar Morde. Aber inzwischen ist er nur noch ein beschissener kleiner Handtaschenräuber. So ein Quatsch. Pepe Miranda, ein Handtaschenräuber. Im städtischen Krankenhaus liegt zurzeit eine alte Frau im Sterben, weil Miranda sie zusammengeschlagen hat, als er sie auf der Straße überfallen hat. Hörst du, kleiner Scheißer? Jetzt riskiert er keine scharfen Jobs mehr, kalt lächelnd und routiniert wie ein großer Gangster. Jetzt traut er sich nur noch an schwache alte Frauen, die man mit einer Hand umhauen kann. Und wenn wir ihn fassen, dann sorgen wir dafür, dass er diesmal lebenslänglich bekommt. Klar, wenn ihr ihn kriegt. Ciao, Pinga. Adios, cabrón. Stell das verdammte Ding leiser. Dann höre ich doch nichts. Hab schließlich dafür bezahlt. Hier, nimm dein Geld und verschwinde. Behalt dein Geld, Leiter. Hast lange genug dafür arbeiten müssen. Na endlich, wo bleibt ihr denn? Ich warte schon eine Ewigkeit. Na was ist, macht ihr mit? Was ist mit dir, Sixto? Ich hab nachgedacht. Wir müssten, weißt du, wir sollten ihn vielleicht warnen. Warnen? Weil er sich so unverschämt an die kleine China rangemacht hat? Eigentlich hat er gar nicht. Bloß gegrüßt hat er sie. Das ist doch nichts Schlimmes. Betatscht hat er sie. Sie sagt's aber anders. Hab sie gefragt. Nur guten Tag hätte er zu ihr gesagt. Wie kommst du denn dazu, hier Fragen zu stellen? Wessen Mädchen ist sie, hä? Deins oder meins? Also, Sip, also ich glaube, das weiß sie gar nicht. Ich meine, ich glaube, sie hat das mit dir gar nicht abgemacht. Ich brauche mit den Weibern keine Abmachung. Wenn ich sage, dass sie meine ist, dann reicht das. Aber sie weiß doch gar nicht, dass sie das ist. Mir egal, ob sie es weiß. Egal, wessen Mädchen sie ist, wenn Alfie nichts gemacht hat, warum müssen wir ihn dann abknallen? Ich weiß nur eins, dass Alfie sich an mein Mädchen rangemacht hat. Gina ist mein Mädchen, ob sie das weiß oder nicht. Kapiert? Und das heißt, dass Alfie sich was eingebrockt hat. Eine ganz dicke Suppe. Weshalb müssen wir ihn denn gleich umbringen? Weil ich das so bestimme. Sollen wir uns vor den anderen Gangs blamieren? Dass die denken, pass auf, wenn wir das heute hinter uns haben, dann stehen wir ganz groß da. Dann merken alle in diesem Viertel, dass die roten Römer was zu sagen haben. Und jeder Junge aus der Nachbarschaft will dann bei uns eintreten. Wir sind dann jemand. Habe ich nicht recht? Klar. Also gut. Alfie geht um 11 zur Messe, wie immer. Die ist kurz vor 12 zu Ende. Ich will, dass er auf der Kirchentreppe umgelegt wird. Auf der... Jawohl, auf der Kirchentreppe. Wir schießen alle gleichzeitig und keiner hört auf, bis Alfie tot ist. Und genau zielen, weil viele Unschuldige um ihn herum sein werden. Auf der Kirchentreppe, Sip. Ave Maria, können wir nicht... Auf der Treppe, habe ich gesagt. Wo alle Leute ihn sterben sehen. Wir haben 4 Revolver, die 45er nehme ich. Ich will dem Schleicher die Birne zermatschen. Sixt du, du bleibst hier und behältst Alfies Haus im Auge. Hm. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Okay. Hey. Hey, du. Ja, du. Dich, meine ich. Mich? Meinen Sie mich? Genau, dich meine ich. Was tust du hier? Nichts, ich habe ja bloß gestanden. Los, zur Wand. Dreh dich um. An die Wand. Was? An die Wand, habe ich gesagt. Ich habe doch hier bloß, ich habe da nichts getan. An die Wand. Au. Hände über den Kopf. Los. Hey. Jetzt umdrehen, Taschen ausleeren. Okay. Alles einfach fallen lassen. Lass den Jungen zufrieden, Andy. Was soll das denn? Los, Junge, verschwinde. Danke, Sir. Vielen Dank, Frankie. Ich find's toll, wie du mich unterstützt. Im Gesetz steht nichts davon, dass ein Junge nicht an einer Straßenecke herumstehen darf. Und wenn der kleine Unschuldsengel ein Päckchen Heroin bei sich gehabt hätte? Du kennst ihn doch. Und ich kenne ihn auch. Der hatte nichts bei sich. Der ist nicht süchtig und er kommt aus einer anständigen Familie. Ach nein. Und Rauschgiftsüchtige aus anständigen Familien gibt's wohl keine. Das Einzige, was er jetzt hat, ist ein Hass auf Bullen, die ihn grundlos schikanieren. Was machst du eigentlich hier? Ich bin unterwegs. Zu dieser Mrs. Gomez. Wegen ihrem Sohn. Hab doch gesagt, du bist ein Pfaffe. Was von Miranda gehört? Nichts. Bis jetzt noch nichts. Sogar das kalte Wasser ist warm. Ah. Diese Hitze. Früher war es nicht so heiß. Oder ich war jünger oder nicht so dick. Je dicker man ist, desto schlimmer ist die Hitze. Sie sind nicht dick, Lieutenant. Stämmig, ja, aber nicht dick. Ich bin nicht stämmig und ich finde diese Hitze auch schlimm. Wo stecken eigentlich unsere Leute alle? Parker sucht Miranda, Hernandez ist bei einer gewissen Gomez und Kling, der hat auch den Auftrag, diesem Kerl eine Falle zu stellen, der... Ach ja, die Sache mit dem Drugstore. Ja. Der Kerl wird heute nicht auftauchen. Nicht bei dieser Hitze. Kann sein. Ich suche mir für meinen Urlaub jedes Mal die falsche Zeit aus. Monatelang bespreche ich das mit Harriet. Eigentlich stehe ich hier am besten da. Als Dienstältester habe ich die erste Wahl. Und was passiert? Jedes Jahr verpasse ich das schöne Wetter um ein paar Wochen. Entweder fängt mein Urlaub an, wenn es so heiß ist, dass man sich nicht bewegen kann, oder... Es geht mit Regen los oder mit Nebel. Oder aus Kanada kommt ein Schneesturm. Schief geht's immer, jedes Jahr. Nein, bis auf ein Jahr. Da waren wir mehr und hatten tatsächlich schönes Wetter. Urlaub ist immer eine Strapaze. Ich brauche immer 2 Wochen, bis ich wirklich entspannt bin. Und dann ist es auch schon wieder Zeit zur Rückkehr. Aber Sie fahren doch dieses Jahr. Ich glaube nicht. Die Zwillinge sind noch zu klein. Wie alt sind die jetzt? Im Juni sind sie 1 Jahr geworden. Schon? Wie die Zeit vergeht. Verdammt, jetzt hätte ich fast vergessen, weswegen ich sie gesucht habe. Wir haben einen Anruf bekommen, wo Pepe Miranda sich versteckt hält. Wann fangen wir an, Lieutenant Burns? Du scheinst es ja gar nicht erwarten zu können. Wir blockieren erst noch die nächste Querstraße. Gemütlich wird das nicht. Er hat ja verkündet, dass wir ihn nicht lebend fassen würden. Wissen wir auch genau, dass er es ist? Nicht mit Sicherheit. Der Hinweis kam telefonisch. Was ist denn hier los? Pepe Miranda. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass Pepe Miranda sich dort oben versteckt hält. Von wem? Wissen wir nicht. Anonym. Jetzt haben wir deinen Kumpel in der Falle. Überleg dir, was du sagst, Parker. Ich meine ja bloß. Schließlich ist Miranda auch Puerto Ricaner. Mir ist doch egal, ob einer aus Puerto Rico oder aus China kommt. Sieh dir mal die Jungs dort an, Parker. Für die ist Pepe Miranda ein Held. Nur für die, die keine besseren Vorbilder haben. Bald wird er ein toter Held sein. So viel steht fest. Er wird gleich für alles büßen, was er uns angetan hat. Den Menschen hier in der Stadt. Die Stadt hat ihm auch manches angetan. Geht zurück, Leute! Alles zurück! Hinter die Sperre! Macht schon! Frankie, sagen Sie es denen mal auf Spanisch. Bueno. Retroceder todos! Tras las barricadas! Retroceder todos, por favor! Hey, jetzt geht's gleich los. Einmal habe ich Miranda gesehen, in einem großen gelben Cadillac. Und er hatte eine tolle Blonde bei sich. Boah, das wäre was für mich. Ein Caddy. Da wüsste ich schon, was ich da machen würde. Du hättest mal sehen sollen, wie der geht. So flott und elegant, als ob ihm die ganze Welt gehören würde. So muss man gehen, Cooch. So wie Pepe. Den Kopf immer oben halten. Der hat von nichts und niemand Angst. Ein Dutzend Polypen. Und keiner konnte ihm was. An den kommt keiner ran. Jetzt? Siehst du? Wir müssen was haben, wo wir uns draufstellen können. So kriegen wir ja gar nichts zu sehen. Was wird denn jetzt aus unserer anderen Sache? Was meinst du? Na, mit Alfie. Wie sollen wir denn jetzt zur Kirche durchkommen? Die Straßen sind doch alle abgeriegelt. Ist auch besser so, Sip. Wir lassen ihn lieber laufen. Ach, halt du bloß die Schnauze, Sixu. Mann, wo haben wir bloß dieses Jojo aufgegabelt? Geht schon, Lieutenant. Schwer verletzt, Sergeant? Schulter, Sir. Ein Schuss in die Schulter. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Bisschen eng, die Uniform. Ich werde nächstes Jahr pensioniert. Dann schaffe ich mir keine neue mehr an. Nettes Kerlchen, dein Landsmann. Ein paar Zentimeter und Cassidy wäre tot. Warum trittst du mir ständig auf die Füße, Parker? Tu ich doch nicht. Aber er ist doch dein Landsmann, oder nicht? Das ist gut sein, Parker. Ich habe wirklich nichts gegen euch. Eigentlich bin ich genau wie du. Ich tue auch nur meine Pflicht. Aha. Und was ist deine Pflicht, Parker? Die Straßen sauber halten. Ich bin ein Straßenreiniger mit einem Revolver. Das ist doch unsere Aufgabe, oder nicht? Nicht nur das, Parker, nicht nur das. Aber das versteht jemand wie du nicht. Soll ich etwa rumlaufen und allen Dealern ein Händchen geben und auf die Schulter klopfen? So war ich mal, Hernandez. Wenn ich einen Parksünder aufschreiben musste, brach's mir das Herz. Aber das ist lange vorbei. Wenn du's nur selber glaubst. Miranda! Pepe Miranda! Können Sie mich hören? Ich weiß, dass Sie mich hören können! Wir haben diese Straße und die nächste abgeriegelt. Bewaffnete Polizisten halten alle Fenster und Dächer besetzt. Sie sitzen in der Falle, Miranda. Was ist? Kommen Sie heraus oder sollen wir Sie holen? Wenn es eine Schießerei gibt, können auch Leute hier auf der Straße getroffen werden. Wollen Sie das? Wenn Sie... Wen habe ich angeschossen? Ist er tot? Nein, er lebt. Sie lügen! Da ist er. Das ist Pepe Miranda. Miranda, wir machen hier kein Kinderspiel. Kommen Sie jetzt heraus. Ich hab ihn getötet. Pepe. Pepe Miranda. Nein, er lebt. Sie wollen mich verarschen. Wenn Sie mich haben wollen, dann kommen Sie doch und holen mich. Zeig's Ihnen. Also schön, Miranda. Sie wollen es so. Wir kommen jetzt hoch und holen Sie. Lass dich nicht erwischen. Na los! Gib's Ihnen, Pepe. Verdammte Hurensohn. Alle rum! Verdammte Scheiße, Entdeckung! Los! Hey, siehst du, sieh mal, da hinten ist Elena. Elena, hey, hierher. Ich dachte, Gina sei dein Mädchen. Hm, Abwechslung. Hast du sowas schon mal gesehen, Elena? Er hat einen von denen angeschossen. Wer? Pepe. Pepe Miranda. Wer ist das denn? Die kennt Pepe Miranda nicht. Die Bullen wissen nicht, wie sie ihn da rausbekommen sollen. Der hat in der Wohnung ein ganzes Waffenlager. Darum geht's hier so toll zu. Sieht ja aus, als wenn einer eine Million in der Lotterie gewonnen hätte. Und wer bist du? Der starke, schweigsame Typ? Ich? Ja, du. Wie heißt du eigentlich? Sixto. Wie kommt es, dass du so still bist? Regt es dich überhaupt nicht auf, dass es deinem Freund Miranda in den Kragen geht? Miranda ist nicht mein Freund. Zip, wie man hört, hast du es auf Alfie abgesehen. Na und? Der hat schon lange verdient. Warum? Hat er was mit Gina gehabt? Wozu machst du dir Gedanken über Gina? Hast du was mit ihr vor? Bist du vielleicht eifersüchtig? Auf Gina? Die könnte ja deine Mutter sein. Aber um den armen kleinen Alfie besorgt, was? Ist mir doch egal, was ihr mit Alfie vorhabt. Wollt ihr Alfie Gomez was antun? Ach, zieh Leine, Juana. Großer Mann. Hier in der Gegend ist schon jeder kleine Junge ein großer Mann. Klar bin ich das. Die roten Römer fürchten sich vor nichts und niemand. Wer kennt schon die roten Römer? Nur ihr selbst und eure Mütter, sonst doch niemand. Wenn jetzt einer von der Königstigergang vorbeikäme, würdet ihr euch vor Angst in die Hosen machen. Ich hab vor niemand Angst. Achtung, die Bullen kommen zurück. Alles klar, Parker? Lassen Sie mich das machen, Burns. Ich möchte über die Feuerleiter. Wir werden sehen. Ich möchte ihn fertig machen. Ich werde ihm eine Kugel in den Schädel jagen. Manchmal gehen Sie mir verdammt auf die Nerven, Parker. Frankie? Okay. Steve? Würden Sie es noch einmal wiederholen, Sir? Also gut. Ich werde Miranda zurufen, dass wir ihn holen kommen. Ein Trupp von uns wird die Vortreppe raufstürmen, sobald die Schießerei losgeht. Miranda wird dann glauben, dass wir durch die vordere Wohnungstür reinkommen wollen. Einer von uns wird am Hauseingang zur Seite springen und sich ganz flach neben die Hauswand stellen. Ich. Wer es auch ist, der zieht dann die Feuerleiter runter und klettert von außen zum ersten Stock hinauf. Vielleicht erwischt er Miranda durchs Fenster. Wenn nicht, muss er in die Wohnung eindringen und da den Kampf mit ihm aufnehmen. Brenzlig. Aber lieber riskiere ich einen Mann als ein Dutzend. Also, ein Freiwilliger. Den haben Sie doch schon. Mich. Sie haben zwei. Lass du die Finger davon, Frankie. Das ist nichts für dich. Ich entscheide, wer... Lieutenant, Sie müssten verrückt sein, da einen raufzuschicken, der... Der war's. Für den was Persönliches auf dem Spiel steht. Nimm's mir nicht übel, Frankie, aber so ist es doch. Was soll das heißen, was Persönliches? Du hast doch Miranda schon als Jungen gekannt. Na und? Jetzt bin ich Polizist. Und Miranda ist ein Verbrecher. Und jetzt wollen wir ihn aus der Wohnung da oben herausholen. Tot wollen wir ihn haben. Er ist ein Ganove, der schon längst abgeknallt gehört. Er ist der größte Scheißkerl in dieser schlimmsten Scheißgegend der ganzen Scheißstadt. Was verstehst du schon von dieser Gegend, Parker? Wenn du ihn abknallst, ist nichts erreicht. Gar nichts. Dann hat die Gegend hier nur einen Märtyrer. Und alle Kinder spielen die nächsten paar Wochen Pepe Miranda und die Bullen. Ich komme aus dieser Gegend. Das ist meine Gegend. Das sind meine Leute. Wenn ich ihn abknalle, dann ist Pepe Miranda nur ein toter Bandit. Und sonst nichts. Frankie, Sie übernehmen das. Okay, Sir. Und Sie, Parker, gehen zum Funkwagen. Die Männer sollen die Rückseite unter Feuer nehmen. Ich möchte, dass Miranda erstmal abgelenkt wird. Und Hernandez schicken Sie nach oben? Was dagegen, Parker? Ja, verdammt. Ich habe ein Recht. Beschweren Sie sich beim Polizeipräsidenten, wenn Ihnen meine Anordnungen nicht passen. Hallo, Gina. Oh, hallo, Cooch. Ich habe gerade an dich gedacht. So? Leider habe ich jetzt keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten, Kutsch. Ich muss nämlich... Habe dran gedacht, was wir heute für dich tun werden. Was? Ich verstehe nicht. Alfie. Alfie? Alfredo? Alfredo Gomez, meinst du? Aha. Was ist mit dem? Er wird büßen. Heute. Für das, was er dir angetan hat. Wer? Alfie. Ja, aber... Was? Was hast du gesagt? Für das, was er dir angetan hat. Was meinst du eigentlich? Du weißt doch, was er getan hat. Ich habe eine Pistole. Was? Eine Pistole. Was willst du denn damit? Alfie. Alfie erschießen. Erschießen? Warum denn, um Gottes Willen? Für das, was er dir... Jetzt hör aber mal auf damit. Alfie hat mir nichts getan, gar nichts. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das hat er getan. Oh. Bist du verrückt? Was bildest du dir eigentlich ein? Fass mich nicht an! Wo bleiben unsere anderen Männer? Komm schon. Da drüben. Angst, Frankie? Ein bisschen. Ja. Kann ich Ihnen nicht übel nehmen. Seien Sie auf der verdammten Feuerleiter bloß vorsichtig, Frankie. Einen so tüchtigen Polizisten möchte ich wirklich nicht gern verlieren. Jawohl, Sir. Danke, Sir. Alles Gute, Frankie. Danke, Sir. Ich danke Ihnen. Also, los. Wir kommen ins Haus, Miranda. Geben Sie auf, Miranda. Wir sind schon im Treppenhaus. Hey, Gina. Was? Ach du, Sip. Hallo. Was ist mit dir los? Du siehst aus, als hättest du geweint. Hat dich einer belästigt? Nein. Wenn das einer tut, dann sag mir Bescheid. Den werde ich zurechtstauchen, genau wie Alfie. Alfie lässt du in Ruhe. Was? Wie kommst du dazu, Alfie zurechtstauchen zu wollen? Ich hab doch vor dem keine Angst. Hat ja auch niemand behauptet. Er hat's ihm verdient und damit Schluss. Du weißt, dass er nichts getan hat. Das weißt du ganz genau. Er hat eine Menge getan. Den mache ich fix und fertig. Den werde ich... Was willst du eigentlich? Die Zustände hier noch schlimmer machen, als sie schon sind? Was ist nur in dich gefahren? Was hat dich bloß so verändert? Hey, du brauchst doch nicht zu weinen. Warum weinst du denn? Versprich mir, dass du Alfie nichts tust. Also... Versprich's mir. Jeder weiß, was ich mir vorgenommen und was ich gesagt habe. Wo es doch alle gehört haben. Und ich habe auch gesagt, dass du mein Mädchen bist. Aber du weißt doch... Ja, ich weiß. Ich weiß selber, dass du nicht mein Mädchen bist. Willst du mein Taschentuch haben? Nein. Ich weine ja auch schon nicht mehr. Hier, nimm. Ich hab's noch nicht oft benutzt. Sip, du wirst ihm nichts tun, nicht wahr? Er hat mir ja gar nichts getan, glaub mir. Und du bist mir nicht mehr böse, weil ich doch gesagt habe, du seist mein Mädchen? Nein, ich bin dir nicht böse. Ich werde es auch nicht mehr sagen. Du hast also versprochen, Sip, ja? Lass Alfredo in Ruhe, bitte. Naja, direkt habe ich es ja nicht. Bitte, Sip, bitte. Ich muss darüber nachdenken. Was hattest du denn mit China zu besprechen? Geht dich gar nichts an. Was hat sie denn gesagt? Hat sie was gesagt? Natürlich hat sie was gesagt. Sie hat was gesagt und ich hab was gesagt. Seht mal da. Seht ihr das? Da oben auf der Feuerleiter. Das ist ein Bulle. Da klettert ein Bulle hoch. Die wollen Miranda reinlegen. Pepe! Pepe, die Feuerleiter! Pass auf die Feuerleiter auf! Frankie. Frankie. Was ist los? Was ist passiert? Miranda hat auf Hernandez geschossen. Ist er tot? Ich weiß nicht. Jedenfalls liegt er da oben. Wir müssen ihn holen, verdammt. Mein Gott. Der blutet wie ein Schwein. Irgendein Bengel hat Miranda eine Warnung zugerufen. Miranda! Können Sie mich hören? Was will der Lieutenant denn noch, verdammt nochmal? Weshalb stürmen wir nicht endlich die Bude? Er will einfach jede unnötige Schießerei vermeiden. Warum gibt er dem Schwein überhaupt noch eine Chance? Willst du, dass Unschuldige getroffen werden? Ich will nur, dass Miranda erledigt wird. Und dann? Was dann? Ist dein privater Kreuzzug dann zu Ende? Was willst du eigentlich von mir, zum Teufel? Wann wirst du jemals die Prügel vergessen, die du bezogen hast, Parker? Was? Du weißt schon, was ich meine. Die werde ich niemals vergessen. Niemals! Das war mir eine Lehre. Ach, was für eine Lehre war es denn? Dass man in diesem lausigen Viertel hier keinem Menschen trauen kann. Keinem. Wann wirst du eigentlich mal jemand verhaften, der es wirklich verdient hat, Parker? Wann hörst du mal auf, Kokser und Wermutbrüder aufs Revier zu schleppen? Wann traust du dich mal an die wirklich gefährlichen Burschen ran, Parker? Ich tue meine Pflicht. Sorge für Ordnung auf den Straßen. Indem du den falschen Unrat aufsammelst. Hier ist alles Unrat. Und vor wem fürchtest du dich, Parker? Hast du Angst, nochmal verprügelt zu werden? Ich warne dich. Miranda! Wie ist es? Geben Sie auf! Sie haben keine Chance mehr! Ich will einen Priester! Wozu braucht der einen Priester? Kommen Sie dann raus, wenn wir einen Priester holen! Schicken Sie ihn rauf, ich muss mit ihm reden! Sind Sie verletzt? Nein! Also, was ist? Was halten Sie davon, Steve? Ein Trick. Der braucht keinen Priester, der will eine Geisel. Ich weiß. Denken Sie gerade dasselbe wie ich, Lieutenant? Ja. Miranda! Ich rufe einen Priester für Sie! Besorgt ganz schnell... Wie heißt das? Soutane. Soutane heißt das. Du hast es gehört. Können wir das mit Alfie nicht verschieben? Vielleicht morgen. Warum diese Eile? Ich habe es satt, immer auf morgen zu warten. Heute will ich jemand sein. Um jemand zu sein, musst du doch nicht Alfie umbringen. Die Sache ist entschieden. Und wer hat sie entschieden? Ich. Geh doch allein hin und erschieß ihn. Hast du sonst noch was zu sagen? Ich finde, wir sollten ihn nicht erschießen. Jetzt pass mal auf. Was kommt dabei heraus, wenn wir Alfie töten? Geht es uns danach besser? Ach, nur so weiter. Meinst du, wenn wir andere verprügeln oder töten oder weil wir... Halt die Fresse! Glaubst du denn... Oh! Alles klar jetzt? Alles klar? Alles klar. Steht Ihnen nicht schlecht, Steve. Sie hätten Priester werden sollen. Wie haben Sie sich den nächsten Schritt gedacht, Lieutenant? Ganz einfach. Ich sage Miranda, der Priester ist da. Sie gehen hinauf. Und dann? Wenn er wirklich beichten will? Dann hören Sie sich halt seine Sünden an. Lassen Sie ihn beichten. Sobald er Ihnen den Rücken zudreht, ziehen Sie ihm eins über den Schädel. Aber... Miranda denkt doch im Traum nicht ans Beichten. Er wird Sie, sobald Sie drin sind, packen, um Sie als Schutzschild vor sich herzuschieben. Um rauszukommen. Wie also soll ich's machen? Auf eine günstige Gelegenheit warten und... Sie tun gar nichts. Er soll sie ruhig vor sich herschieben. Ich postiere unsere Leute beiderseits der Haustür. Sobald ihr herauskommt, müssen sie sich wegducken. Okay. Also, Steve, wir schießen, sobald er aus der Haustür tritt. Und merken Sie sich, die Schüsse kommen nicht von vorn, sondern von der Seite. Und ich kann nicht garantieren, dass die Jungs auf der Polizeischule schießen gelernt haben. Also lassen Sie sich sofort hinfallen, klar? Verstanden. Also, Hals und Beinbruch. Danke. Aber wenn er wirklich beten will? Dann beten Sie halt mit, in Gottes Namen. Kann ja nichts schaden. Also, los. Roberto? Ja? Was denn? Komm mal mit, wir müssen was besprechen. Was denn? Roberto, das, die ganze Sache ist scheiße und nicht richtig. Du meinst die Sache mit Alfie? Ja. Sip sagt... Roberto, hör mir zu. Es ist ein Unrecht, Alfie zu töten. Aber Sip sagt es doch... Es stimmt nicht, was Sip sagt, Roberto. Sonst sind wir auch nicht besser als... als Pepe Miranda. Pepe Miranda ist das Tollste, was diese Gegend je erlebt hat. Sip sagt das auch. Nein, Roberto. Miranda macht uns Schande. Nein, Sixto. Er ist das Tollste, was hier je vorgekommen ist. Pepe Miranda ist ein Mörder. Er hat Menschen getötet. Er ist tapfer, das ist er. Hat die vielen Polizisten in Schach gehalten. Er ist nicht tapfer. Es ist ihm egal, was dir oder mir passiert. Er denkt nur an sich. Alle anderen sind ihm egal. Nein, Sixto. No es verdad. De ningún modo. Sprich nicht Spanisch. Wir sind jetzt in diesem Land und hier spricht man nicht Spanisch. Sí, yo comprendo, pero... Du sollst nicht Spanisch sprechen. Roberto, hör mir zu. Wir werden Alfie nicht töten. Aber ganz bestimmt werden wir das. Glaubst du, dass ich ein schlechter Mensch bin, Roberto? Traust du mir etwas richtig Schlechtes zu? Nein. Nein, eigentlich nicht. Dann... Also, der Unbekannte, der die Polizei angerufen hat, der Polizei gesagt hat, wo Pepe Miranda sich versteckt hält, das war ich. Ich habe die Polizei angerufen. Du? Du hast Pepe verraten? Du hast Pepe verraten? Dann bist du ein Verräter. Warum hast du das getan, Sixto? Weil er ein schlechter Mensch ist. Weil er uns allen hier schadet. Denkst du nur allein so? Oder denken das alle? Alle denken das. Alle, die hier wohnen. Ich will ja so sein wie alle. Aber Sip sagt... Stark sind wir nur, wenn wir das Rechte tun. Ich will ja das Rechte tun. Ich will kein schlechter Kerl sein, Sixto. Hältst du zu mir, Roberto? Ja. Ja, ich halte zu dir, Sixto. Sind wir die guten Kerle? Ja. Ja, wir sind die Guten. Hier ist Pfarrer Donovan. Kommen Sie rein. Sieht aus, als sei hier eine Bombe eingeschlagen. Was? Ich hab's überlebt. War mörderisch, aber... Nicht, dass Sie glauben, ich will beichten. Das will ich Ihnen gleich sagen. Und was dann? Na, also, um es ganz offen zu sagen, ich muss aus dieser Wohnung raus. Wohin wollen Sie gehen? Keine Ahnung. Nur erstmal raus. Wissen Sie, Herr Pfarrer, man kommt im Leben mal an einen Punkt, an dem einem nicht mehr viele Wege bleiben. Wohin? Ich weiß es nicht. Draußen bimmelt es von Polizisten. Ich weiß. Ich habe keine Chance. Dann geben Sie doch auf. Um ins Zuchthaus zu gehen? Oder auf den elektrischen Stuhl? Ich habe nichts mehr zu verlieren, verstehen Sie? Ja. Na, sehen Sie. Also. Also, ich muss Sie jetzt als Schutzschild benutzen, Herr Pfarrer. Wenn Sie vor mir hergehen, werden die nicht schießen. Und wenn doch? Was ist dann? Was tun Sie, wenn die doch schießen? Wollen Sie mich dann erschießen? Ja oder nein? Ich muss hier raus, Herr Pfarrer, verstehen Sie? Ich höre! Der Priester ist hier. Wir kommen raus. Was heißt das? Geben Sie auf! Verrückt geworden! Wenn Sie wollen, dass der Priester am Leben bleibt, ziehen Sie die Bullen zurück. Alle! Verstanden? Es funktioniert. Sie hatten uns ein Versprechen gegeben, Miranda! Na und? Wir kommen jetzt! Ich habe den Priester bei mir. Keine Tricks, verstanden? Den Weg frei halten. Den ganzen Weg, sonst schieße ich! Ist mir egal, wer was abkriegt! Pass auf! Jetzt! Idiot! Steve, alles okay mit Ihnen? Ja, sieht so aus. Hernandez ist tot, Lieutenant. Verdammte Scheiße. Verdammt, verdammt. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Wir haben Miranda doch fertig gemacht. Es ist doch alles in Ordnung. Halt's Maul, Parker! Verschwinde, geh mir aus den Augen. Was? Halt doch endlich dein dreckiges Maul, Parker! Was soll das denn jetzt bedeuten? Was heißt das denn? Ich will es dir nochmal sagen, Sid. Wir legen Alfie nicht um. Was ist das denn für dämliches Gerede? Wenn du Alfie umlegen willst, dann musst du auch uns umlegen. Dann musst du zuerst uns umlegen. Wen? Uns? Naja, mich und Roberto. Stimmt das, Roberto? Naja, Sid. Ja. Dann haut doch ab! Ihr Feiglinge, haut ab! Scheißkerle. Was für ein beschissener Tag das doch noch geworden ist. Ja. Was willst du denn jetzt? Was wollen wir denn jetzt? Ach, Scheiße. Was wollen wir denn heute Nachmittag noch anfangen, Kutsch? Weiß nicht. Fällt dir denn gar nichts ein? Könnten schwimmen gehen. Na gut. Oder ins Kino. Okay. Gehen wir ins Kino. Des Polizeirevier. Heißer Sonntagmorgen von Ed McBain. Aus dem Amerikanischen von Arno Dohn. Hörspielbearbeitung Norbert Jochen. Die Rollen und ihre Darsteller. Detective Steve Carella, Rudolf Kowalski. Andy Parker, Rüdiger Vogler. Frankie Hernandez, Reinhard von Stolzmann. Dave Murchison, Wolfgang Hüper. Lieutenant Pete Burns, Edgar M. Bülke. Sergeant Cassidy, Wilfried Ilste. Pepe Miranda, Hans-Georg Panschak. Sip, Tom Lass. Kutsch, Thomas Hatzmann. Sixto, Jörg Petzold. Roberto, Tobias Mangold. Elena, Corinna Mühle. Luis, Wolfgang Gorks.